SWR 2 Hörspiel. Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman L'éducation sentimentale, Histoire d'un jeune homme, von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Elisabeth Edel. Zweiter Teil, Rückkehr nach Paris. Ein dumpfes Dröhnen von Planken weckte Frederik auf. Die Postkutsche überquerte den Pont de Charenton. Sie waren in Paris. Der Quai de la Gare steht wohl unter Wasser. Darum fahren wir geradeaus weiter. Und von neuem wurde es ländlich. In der Ferne rauchten hohe Fabrikschlote. Dann bogen sie nach Ivry. Es ging eine Straße hinauf. Die Kuppel des Pantheon. Die Ebene, aufgewühlt, glich einem Trümmerfeld. Und auf den Trottoirs aus Erde, die neben der Landstraße herliefen, schützten nägelbewehrte Latten astlose Bäumchen. Chemiewerke und Lager von Holzhändlern folgten abwechselnd aufeinander. Hohe Tore, wie Gehöfte sie haben, boten durch ihre halb geöffneten Flügel Einblick in abscheuliche Höfe voll Unrat, mitsamt dreckigen Wasserlachen in der Mitte. Da und dort stand verlassen eine halbfertige Bruchbude aus Gips. Dann unterbrach nichts mehr die doppelte Häuserreihe. Arbeiter in Kitteln, Gefährte von Bierbrauern, Handwagen von Wäscherinnen und Karren von Metzgern. Ein feiner Regen fiel. Es war kalt, der Himmel fahl. Endlich das Gitter am Jardin des Plantes. Die Seine, gelblich, reichte fast bis an die Fahrbahn der Brücken. Kühle stieg von ihr empor. Frederik atmete mit aller Kraft, genoss diese gute Pariser Luft, die Liebesaromen und geistige Fluide zu enthalten schien. Er lächelte bei dem Gedanken, jetzt gleich auf der Marmortafel den geliebten Namen über dem Geschäft wiederzusehen. Er hob die Augen. Kein Schaufenster mehr, keine Bilder, nichts. Er lief zu ihrer Wohnung. Oh, Monsieur und Madame Anou wohnen hier nicht. Die Adresse ist mir unbekannt. Frederik ging in ein Café und blätterte, während er zum Mittag aß, im Handelsadressbuch. Es sind 300 Anou verzeichnet, aber kein Jacques Anou. Pellerin müsste es wissen. Er begab sich zu seinem Atelier, ganz oben im Faubourg Poissonnière. Die Tür hatte weder Klingel noch Klopfer. Pellerin, hey! Es antwortete ihm nur die Leere. Où sonnez? Aber wo einen solchen Bohemien aufspüren? Réjean-Bar! Was bin ich doch für ein Dummkopf, dass er mir nicht früher einfiel. Am nächsten Morgen um 7 stand er vor dem Laden eines Schnapshändlers, wo Réjean-Bar für gewöhnlich seinen Weißwein konsumierte. Ah, der hat noch nicht offen. Zum Glück erinnerte er sich, dass der Citoyen jeden Tag um Punkt 11 bei einem kleinen Wirt an der Place Gaillon speiste. Ich muss mich also nur gedulden. Und nach einer endlosen Bummelei betrat Frederik um Punkt 11 das Restaurant. Kenn ich nicht. Frederik insistierte. Er wiederholte, ich kenne ihn nicht mehr, Monsieur. Frederik verschlang eine Brioche. Schließlich entdeckte er ihn, durch den Pfeifenqualm hindurch, allein im letzten Winkel, hinter dem Biertisch, vor sich einen Schoppen, Kinn auf der Brust, in versonnener Haltung. Wie lange habe ich Sie gesucht? Ungerührt streckte ihm der Citoyen bloß zwei Finger entgegen. Anou, geht's gut? Ja, nicht schlecht. Wo ist er denn jetzt zu Hause? Na, in der Rue Paradis. Und welche Nummer? 37, Herr Jesi, sind lustig. Frederik lief aus der Kneipe zu Arnoux, wie emporgehoben von einem lauen Wind und mit jener ungeheuren Leichtigkeit, die man in Träumen spürt. Eine Magd erschien. Eine weitere Tür ging auf. Madame Arnoux saß am Feuer. Sie hatte einen kleinen Jungen von etwa 3 Jahren auf dem Schoß. Ihre Tochter, inzwischen ebenso groß wie sie, stand auf der anderen Seite des Kamins. Guten Gestatten Sie, dass ich Ihnen diesen Herrn hier vorstelle? Und er fasste seinen Sohn unter den Achseln. Und ein paar Minuten hatte er seinen Spaß, ihn hoch in die Luft zu werfen und mit ausgestreckten Armen wieder zu fangen. Lispelte sogar Zärtlichkeiten in Marseille Patois, seine Heimatsprache. Ich, mein lieber Freund, handle jetzt mit Fayencen. Aber reden wir von Ihnen. Frédéric führte einen langen Prozess ins Feld, die Gesundheit seiner Mutter. Er sprach mit großem Nachdruck, um sich interessant zu machen. Kurzum, ich will mich in Paris niederlassen. Diesmal endgültig. Und er sagte nichts von der Erbschaft. Aus Angst, es schade womöglich seine Vergangenheit. Die Vorhänge wie auch die Möbel sind aus braunem Woldamast. Zwei Kopfkissen liegen dicht nebeneinander vor der Polsterrolle. Eine Wärmflasche heizt in der Kohlenglut. Und der Schirm einer am Rand der Kommode stehenden Lampe verdüstert die Wohnung. Ich hätte einen Freudentaumel erwartet. Aber Leidenschaften verkümmern, wenn man sie umpflanzt. Und weil er Madame Arnoux nicht mehr in der Umgebung vorfand, wo er sie gekannt hatte, war ihm, als habe sie etwas verloren. Zeige unscharf irgendeine Beschädigung. Sie ist nicht mehr dieselbe. Die Ruhe seines Herzens verblüffte ihn. Er erkundigte sich nach den alten Freunden. Wir empfangen nicht mehr so wie früher. Soll das heißen, es wird auch für mich keine Einladung geben? Ihm war kalt. Er hatte Hunger. Er eilte ins Café Anglais, soupierte prächtigst. Kaum, dass sie mich erkannt hat, diese Bürgerin. Und in je aufblühender Gesundheit fasste er Vorsätze voller Egoismus. Er fühlte sich im Besitz eines Herzens so hart wie der Tisch, auf dem seine Ellbogen ruhten. Die D'Ambreuse. Ich werde sie benutzen. Dann erinnerte er sich an Des Lauriers. Ach mein Gott, was soll's? Dennoch schickte er ihm durch einen Boten ein Billett und lud ihn für den nächsten Tag ins Palais Royal zum gemeinsamen Déjeuner. Das Glück war diesem nicht ganz so hold. Ich lebe jetzt von Repetitionsstunden, verfasse Doktorarbeiten. Und bei den Sitzungen des Departierclubs erschreckte er durch seine Schärfe die konservative Partei. Tausend Teufel, jetzt lassen wir es uns gut gehen. Frédéric mochte diese Art, an seinem Reichtum sofort teilzuhaben, gar nicht. Bist du noch in Madame Arnoux verliebt? Das hat sich gelegt, was? Frédéric wusste nicht, was er antworten sollte. Darum schloss er die Augen, senkte den Kopf. Arnoux Zeitung gehört nun Ossonet. Der hat sie umgestaltet. Sie heißt nun Lach. Man muss nur den Ton verschärfen und dann plötzlich, mit denselben Redakteuren und die Fortführung des Feuilletons versprechend, den Abonnenten eine politische Zeitung servieren. Ah. Die vorzuschießenden Summen sind nicht enorm. Ne? Was hältst du davon? Machst du mit? Frédéric wies den Vorschlag nicht zurück. Danke, mein Kleiner. Dann rauchten sie Puros. Frédéric hatte Des Lauriers Verbitterung beunruhigt. Doch unter dem Einfluss des Weins, der durch seine Adern strömte, halb eingeschlafen, benommen und mit der Sonne im Gesicht, spürte er nur noch ein ungeheures Wohlbehagen. Wollüstig, stumpf, wie eine mit Wärme und nass gesättigte Pflanze. Pah, die Zukunft ist verheißungsvoll. Drei Tage später beschloss er, den D'Ambreuse einen Besuch abzustatten. Doch es war zu früh, kaum 8. Wenn ich zu den anderen ging? Arnoux, allein, vor seinem Spiegel, war beim Rasieren. Ich führe Sie an einen Ort, wo Sie sich amüsieren werden. Na, kommen Sie doch, es wird lustig. Sie fuhren zu einem Kostümverleih. Es geht um einen Ball. Sie hielten vor einem Haus, auf dessen zweiter Etage bunte Laternen brannten. Wo zum Teufel sind wir? Bei einem feinen Mädchen. Keine Angst. Ein Groom öffnete ihnen die Tür und sie traten ins Vorzimmer, wo Überröcke, Mäntel und Schals haufenweise auf Stühlen lagen. Eine junge Frau im Kostüm eines Dragoners unter Ludwig XV. Durchquerte es eben in diesem Augenblick. Es war Mademoiselle Rose Annette Brun, die Herrin des Ortes. Nun? Erledigt. Oh, danke, mein Engel. Und er wollte sie küssen. Vorsicht, Dummkopf. Du ruinierst mir die Maquillage. Arnoux machte sie mit Frédéric bekannt. Rein ins Getümmel, Monsieur. Herzlich willkommen. Der exzellente Arnoux, Küchenjunge und ein mit ihm befreundeter Prinz. Frédéric war zunächst geblendet von den Lichtern. Er sah nur Seide, Sand, nackte Schultern, ein buntes Durcheinander hin und her, wogend zu den Klängen eines Orchesters, das versteckt war hinter Grünpflanzen. Srdečně vítám! Er blickte hoch. Mein alter Freund Usoné. Und Tänzer und Tänzerinnen. Das sind ungefähr 60. Die Frauen zumeist als Dörflerinnen verkleidet oder als Marquisen. Und die Männer fast alle reiferen Alters als Fuhrleute oder Matrosen. Frédéric hatte sich an die Wand gelehnt und beobachtete die Quadrille. Madame Rosanette trat zu ihm. Sie keuchte ein bisschen und ihr Ringkragen, blank wie ein Spiegel, bebte sacht unterm Kinn. Und Sie, Monsieur, tanzen Sie nicht? Frédéric entschuldigte sich, er könne nicht tanzen. Wirklich? Aber mit mir? Gewiss doch. Und nur auf eine Hüfte gestützt, das andere Knie leicht nach hinten gewinkelt, mit der linken Hand über den Perlmuttgriff ihres Degen streichend, musterte sie ihn ein Weilchen mit halb bittender, halb spöttischer Miene. Guten Abend. Sie drehte sich einmal im Kreis und verschwand. Und in einem jähen Aufbegehren seiner Jugend schwor er sich, alles auszukosten. Wieder am Eingang zum Salon verweilte er, kniff die Augen zusammen, um besser zu sehen, und atmete die weichen Frauendüfte. Da schau her, sie hat man lange nicht gesehen. Wo zum Teufel haben Sie gesteckt? Auf Reisen in Italien? Eine Schablone, was, dieses Italien? Nicht so aufregend, wie man behauptet. Und ohne eine Antwort abzuwarten, redete der Künstler sofort von sich selbst. Man darf in einem Werk nicht so sehr nach Schönheit und nach Einheit streben, als vielmehr nach Eigenart und Vielfalt der Dinge. Denn alles existiert in der Natur. Folglich ist alles erlaubt. Alles gestaltbar. Rosanette lief zum Kamin, wo in einem Fauteuil ein kleiner Greis hockte, rundlich, in braunem Frack mit Goldknöpfen. Sie küsste ihn. Das ist doch Monsieur Audry, Anous Nachbar. Aus und vorbei. Da erhoben sich alle Frauen, die rings um den Salon auf Bänken saßen, flink, eine nach der anderen. Und ihre Röcke, ihre Schärpen, ihr Kopfputz fingen an sich zu drehen. Sie drehten sich so nahe bei ihm, dass Frédéric auf ihren Stirnen die Schweißtröpfchen sah. Und weil diese Kreisbewegung immer schneller und regelmäßig schwindelerregend seine Gedanken in eine Art Rausch versetzten, erschienen noch andere Bilder, während sie alle im selben Gleisen vorbeiwirbelten, doch jede eine ganz eigene Erregung hervorrufend, je nach Typ ihrer Schönheit. Die Polin, die sich schmachtend hingab, die Balletteuse, deren flinke Zehen kaum das Parkett berührten. Sie birgt in der Geschmeidigkeit ihrer Glieder und im Ernst ihres Gesichts offenbar alle Raffinements der modernen Liebe, die präzise ist wie eine Wissenschaft und beweglich wie ein Vogel. Rosanette drehte sich, eine Hand in die Hüfte gestemmt, und bei jeder Runde erwischte sie Frédéric fast mit den Spitzen ihrer Goldspuren. Beim letzten Walzerakkord erschien Mademoiselle Vadnas. Um den Kopf trug sie ein algerisches Tuch, auf der Stirn viele Piaster, unter den Augen Antimon. Hinter ihr schritt ein großer Bursche im klassischen Dandy-Kostüm. Der ist niemand anders. Sie macht jetzt keinen Hehl mehr daraus. Als der einzige Sänger aus dem Alhambra. Aus Delmar? Ja. Er hat das Tingeltangel fahren lassen und kürzlich unter großem Aufsehen am Theater debütiert. Ist es Glocken? Ist es? Die Polin trank Schnaps, brüllte aus vollem Hals, tobte wie ein Dämon. Plötzlich schwollen ihr die Backen, und weil sie das Blut, das sie erstickte, nicht länger bändigen konnte, presste sie sich ihre Serviette an die Lippen, warf sie dann unter den Tisch. Da überlief Frédéric ein Frösteln, eisige Traurigkeit, als habe er ganze Welten voll Elend und Verzweiflung erblickt. Usoné dagegen kauert zu Füßen der Polin. Dies kleine Familienfest ist bezaubernd. Macht mich trunken von Wollust, mein Herz allerliebsten. Lasst uns turteln! Lasst uns turteln! Und jetzt küsst er alle Frauen auf die Schultern. Dann verfiel Usoné auf die Idee, mit einem leichten Schlag einen Teller an seinem Kopf zu zertrümmern. Andere taten es ihm nach. Die Fayence-Scherben flogen wie Schieferziegel im Sturm. Geniert euch nicht! Ist alles gratis! Cosa d'animo! Der feine Herr und Fabrikant! Beschenkt sie uns! Alle schauten auf Arnaud. Ah, nur nur auf Rechnung, bitte sehr. Offenbar lag ihm daran, nicht oder nicht mehr, als Rosanettes Liebhaber zu gelten. Meine Herren, ich bitte Sie, nur ein Wort. Meine Herren, wollt ihr mir wohl gehorchen? Seht ihr meine Epauletten? Ich bin eure Marschallin. Sie parierten. Und alles klatschte, schrie. Es lebe die Marschallin. Es lebe die Marschallin. Es lebe die Marschallin. Jetzt nimmt sie vom Ofen eine Flasche Champagnerwein und gießt ihn von oben herab in die Kelche, die sich ihr entgegenstrecken. Und mitten in all dem blitzen lange Strahlen von Wein. Ousonet und Arnoux nämlich ließen aus zwei Ecken des Raumes je eine Flasche knallen und spritzten in die Gesichter. Jemand öffnete das Fenster. Der helllichte Tag strömte herein mit der Frische des Morgens. Es flackerten die gelben Flammen. Ab und an zersprang eine von den Tropfenfängen. Das Parkett lag übersät mit Bändern, Blumen, Perlen. Die Konsolen klebten von Punsch und Sirupflecken. Die Zöpfe hingen auf die Schultern. Und die Maquillage, zerfließend mit dem Schweiß, enthüllte fahle Gesichter, blinzelnde rote Lider. Oh, bin müde. Ja, stimmt's mit dem Journal. So müde. Müde. Es war 7 Uhr. Endlich kamen die Fiaker. Man stand auf dem Treppenabsatz, da sagte Mademoiselle Wadnas zu Rosanette. Adieu, Liebste. Dein Abend war sehr gelungen. Behalt den Alten. Bis auf bessere Zeiten. Arnoux und Frédéric fuhren miteinander, wie sie gekommen waren. Der Fayence-Händler zeigte eine so finstere Miene, dass sein Begleiter ihn für unpässlich hielt. Ich? Nicht im Geringsten. Bereiten Ihnen vielleicht die Geschäfte Sorgen? Keineswegs. Sie kennen ihn schon, den alten Audry? Er ist reich, der lumpige Greis. Dann ging Frédéric zu Bett, mit einem unerträglichen Schmerz im Hinterkopf. Und er trank eine Karaffe Wasser gegen den Durst. Ein anderer Durst war über ihn gekommen, der nach Frauen, nach Luxus und nach allem, was dazugehört zum Pariser Leben. Frédéric fand an der Ecke Rue Rumfort ein kleines Palais und er kaufte sich mit einem Streich Coupé, Pferd, Möbel und zwei Jardinieren, die er bei Arnoux erwarb und zu beiden Seiten der Türe in seinem Salon aufstellte. Er drängte die Handwerker, lief von Geschäft zu Geschäft und nahm alles mit, ohne zu verhandeln. Aus den Rechnungen der Lieferanten ersah Frédéric, dass er demnächst an die 40.000 Francs zu berappen hätte. Nicht mitgerechnet die Erbschaftssteuer. Die wird über 37.000 betragen. Da sein Vermögen aus Grundbesitz bestand, gab er dem Notar in Le Havre Anweisung, einen Teil davon zu veräußern. So kann ich meine Schulden begleichen und habe noch ein wenig Geld zur Verfügung. Dann wollte er endlich dieses diffuse, schillernde und unbestimmbare Etwas kennenlernen, das man die große Welt nennt. Und so erkundigte er sich in einem Billett bei Madame d'Ambreuse, ob man ihn empfangen könne. Es war Empfangstag. Man klagt über die Unmoral der Dienstboten. Und es wird Klatsch ausgebreitet. Und die Armseligkeit der Reden wurde gewissermaßen noch verstärkt durch den Luxus der Dinge ringsum. Einige glichen müden Matronen, andere hatten die Allüre von Rosttäuschern. Und Greise begleiteten ihre Frauen, deren Großväter sie leicht hätten sein können. Madame d'Ambreuse empfängt alle voller Anmut. Es erschienen immer mehr Besucher. Unmöglich, den Unterhaltungen zu folgen. Und Frédéric wollte sich eben zurückziehen, sagte Madame d'Ambreuse. Jeden Mittwoch, nicht wahr, Monsieur Moreau? Ja. Und sie entschädigte ihn mit diesem einen Satz für ihre betonte Gleichgültigkeit. Er war zufrieden. Dennoch atmete er auf der Straße kräftig durch. Und weil er das Bedürfnis nach einer etwas weniger gekünstelten Umgebung verspürte, erinnerte sich Frédéric, dass er der Marschallin einen Besuch schuldete. Die Tür zum Vorzimmer stand offen. Delphine! Delphine! Sind Sie es, Felix? Er blieb stehen. Oh, pardon, Monsieur. Ich hielt sie für den Friseur. Mandel- und Benzoe-Düfte schwebten in der Luft. Sie müssen die Unordnung verzeihen. Heute Abend diniere ich in der Stadt. Wie heißen Sie mit Vornamen? Frederik. Ah, Federico. Federico? Stört es Sie, wenn ich Sie so nenne? Nein, nein. Sie betrachtete ihn zärtlich, beinahe verliebt. Und sie begleitete Frederik ins Vorzimmer, um zu erfahren, ob er demnächst Arnaud sehe. Bitten Sie ihn doch herzukommen. Natürlich nicht vor seiner Gattin. Kühn geworden durch diese Art von Geständnis, wollte Frederik sie auf den Hals küssen. Sie sagte frostig: Nur zu. Kostet nichts. Beschwingt zog er von dannen. Die Marschallin wird bald meine Mätresse. Ein Verlangen weckte das andere. Und trotz des Grolls, den er gegen sie hegte, wollte er Madame Arnoux sehen. Außerdem musste er ja Rosanettes Nachricht überbringen. Er verschob den Besuch auf morgen. Ha! Die junge Dame ist groß geworden in den 3 Jahren. Erinnern Sie sich, Mademoiselle? Im Wagen haben Sie auf meinem Schoß geschlafen. Mart erinnerte sich nicht. Eines Abends bei der Rückfahrt von Saint-Cloud. Madame Arnoux' Blick wurde seltsam traurig. Wollte sie ihm jeden Hinweis auf ein gemeinsames Andenken verbieten? Ihre schönen schwarzen Augen, deren Sklera leuchteten, bewegten sich sanft unter den schweren Lidern. In der Tiefe ihrer Pupillen liegt unendliche Güte. Von Neuem packte ihn die Liebe, stärker denn je. Seine Versunkenheit machte ihn ganz benommen, doch er konnte sie abschütteln. Wie soll ich mich zur Geltung bringen? Nach reiflicher Überlegung fand Frederik nichts Besseres als das Geld. Es ist nicht so kalt hier wie in Le Havre. Waren Sie dort? Ja, in einer Familienangelegenheit, einer Erbschaft. Ach, das freut mich, aber was wollen Sie nun tun? Ein Mann muss sich doch mit etwas befassen. Er erinnerte sich an seine Lüge und sagte, er hoffe, in den Staatsrat einzutreten. Mit Hilfe von Monsieur D'Ambreuse, dem Abgeordneten. Sie kennen ihn vielleicht? Bloß dem Namen nach. Dann ganz leise. Er hat sie neulich mit auf den Ball genommen, nicht wahr? Frederik schwieg. Mehr wollte ich nicht wissen. Danke. Madame Arnoux erhob sich. Sie reichte ihm auf eine offenherzige und männliche Art die Hand. War das nicht eine Zusage? Ein Versprechen? Frederik fühlte sich überglücklich zu leben. Ich muss mir Luft machen, großzügig sein und Almosen verschenken. Kein Elender weit und breit und seine Opferbereitschaft verpuffte. Denn er war nicht der Mann, der Gelegenheiten in der Ferne sucht. Dann entsann er sich seiner Freunde. So schrieb er an alle 4, sie sollten am nächsten Sonntag, punkt 11, mit ihm seine neue Wohnung einweihen. Und Delorier bekam den Auftrag, Senecal mitzubringen. Senecal ist aus seinem 3. Internat entlassen worden. Er ist jetzt bei einem Maschinenbauer und wohnt seit 6 Monaten nicht mehr mit mir zusammen. Die Trennung hatte keinen geschmerzt. In letzter Zeit empfängt er Männer in Kitteln. Lauter Patrioten, lauter Werktätige, lauter anständige Leute. Doch ihre Gesellschaft langweilte den Advokaten. Er schwieg dazu, aus Ehrgeiz, behandelte Senecal schonend, um ihn zu lenken, denn er wartete voll Ungeduld auf einen großen Umsturz. Und dabei wollte er sich eine Position schaffen, einen Platz erringen. Senecals Überzeugungen waren selbstloser. Jeden Abend, wenn er das Tagwerk vollbracht hat, steigt er hinauf in seine Dachkammer. Er hat Rousseaus Gesellschaftsvertrag mit Anmerkungen versehen. Er kannte die ganze Karrenladung sozialistischer Schriftsteller, welche für die Menschheit Kasernenstandard fordern und sie gern im Lupanat zerstreuen möchten. Und aus der Mischung von alledem hatte er sich ein Ideal tugendhafter Demokratie geschaffen. Eine Art amerikanisches Lacedaimonien, wo der Einzelne nur lebte, um der Gesellschaft zu dienen. Allmächtiger, absoluter, unfehlbarer und göttlicher als alle Dalai Lamas und Nebukadnezars. Er hat keinen Zweifel an der baldigen Heraufkunft dieser Idee. Delorier schleppte ihn mit. Der Vicomte Sissi erschien mit Trauerflor am Hut. Seit dem Tod seiner Großmutter besitzt er ein ansehnliches Vermögen. Die Weinflaschen wärmten auf dem Ofen. Die Klingen der neuen Messer funkelten neben den Austern. Der milchige Ton der hauchdünnen Gläser hatte etwas sanft Verführerisches. Und der Tisch verschwand unter Wildbret, Obst, erlesenen Dingen. Derlei Aufmerksamkeiten waren verlorene Liebesmüh für Senecal. Der Arbeiter ist der ungenügenden Löhne wegen schlimmer dran als der Helot, der Sklave und der Paria. Es wird doch viel Elend gelindert. Und die höheren Stände. Ach, die höheren Stände. Zunächst mal, es gibt keine höheren Stände. Nur durch das Herz wird man erhöht. Wir wollen keine Almosen, verstehen Sie? Sondern Gleichheit. Gerechte Verteilung der Güter. Ussone sprach dann von Rosanettes Ball und von Anus Kostüm. Angeblich steht er auf dünnen Füßen. Er soll gerade einen Prozess hinter sich haben, wegen seiner Grundstücke in Belleville. Und zurzeit ist er an einer bretonischen Kaolin-Kompanie beteiligt. Dussatier wusste mehr. Mein Chef hält ihn für wenig solide, denn er kennt einige seiner Wechselprolongationen. Nach den Spirituosa trank man Bier, nach dem Bier Grogs. Endlich, abends um 5, zogen alle von dannen. Und sie gingen nebeneinander, wortlos. Frederik hat uns vorbildlich empfangen. Alle stimmten zu. Ja. Das Mittagessen war ein wenig zu schwer. Und die Seichtheit des Interieurs? Ja, es fehlt schlicht und einfach der Schick. Ich finde, er hätte ein Bild bei mir in Auftrag geben können. Frederik blieb allein zurück. Ihm fiel wieder ein, was Pellerin und Dussatier über Arnaud gesagt hatten. Am nächsten Tag machte er ihr seine Aufwartung. Da er nicht wusste, wie er es anstellen sollte, ihr das Gehörte zu erzählen, fragte er im Konversationston, ob Arnaud immer noch seine Grundstücke in Belleville besitze. Ja, immer noch. Er ist ja jetzt an einer Kaolin-Kompanie in der Bretagne beteiligt, glaube ich. Das stimmt. Seine Fabrik läuft doch sehr gut. Was haben Sie denn? Sie machen mir Angst. Er berichtete von der Geschichte mit den Wechselprolongationen. Ich hab's geahnt. Vielleicht handelt es sich um vorübergehende Schwierigkeiten. Außerdem, sollte ich etwas erfahren, dann werde ich Sie in Kenntnis setzen. Nun hatte er Zugang zu Ihrem Dasein, Ihrem Herzen. Arnaud erschien. Ach, wie reizend, dass Sie mich zum Diner abholen. Frederik verschlug es die Sprache. Die Marschallin ist zufällig frei und wir wollen uns ein vergnügliches Gelage gönnen im Moulin Rouge. Und da er stets jemand brauchte für seine Vertraulichkeiten, ließ er sich von Frederik bis vor die Tür bringen. Plötzlich gingen die Vorhänge auf. Ah, bravo! Der alte Audry ist weg. Guten Abend. Also wird sie vom alten Audry ausgehalten? Frederik wusste nicht, was er denken sollte. Von diesem Tag an war Arnaud noch herzlicher als zuvor. Er lud ihn zum Essen bei seiner Mätresse und bald verkehrte Frederik gleichermaßen in allen beiden Häusern. Der Umgang mit den beiden Frauen war in seinem Leben wie zweierlei Musik. Die eine tändelnd, beschwingt, unterhaltsam, die andere ernst und beinahe religiös. Und gemeinsam vibrierend wurden sie immer lauter und vermischten sich allmählich. Diese Verwirrung wurde hervorgerufen durch Ähnlichkeiten zwischen den beiden Logis. Denn völlig ungeniert entzog Arnaud der einen, was er ihr geschenkt hatte, und verehrte es der anderen. Die Silberschatulle, die Frederik bei seinem ersten Besuch bei den Arnaud gesehen hatte, wechselte sogleich zweimal die Besitzerin. Eines Tages aber sagte die Marschallin: Ich verlange ja nicht viel, aber Arnaud will nicht, der Esel. Er will nicht. Seine Versprechungen dagegen, das ist was anderes. Versprochen hat er mir sogar ein Viertel seiner Gewinne aus den grandiosen Kaolingruben. Weit und breit. Kein Gewinn. Und sie griff nach seinen Ohren und küsste ihn auf die Stirn. Duzte ihn. So war es auch die nächsten Male. Wenn Frederik hereinkam, kletterte sie auf ihr Polster, damit er sie besser küssen konnte, nannte ihn einen Schatz, einen Liebling, steckte ihm eine Blume ins Knopfloch, zupfte an seiner Halsbinde und ihre zwei molligen Arme streckten sich ihm entgegen aus dem ärmellosen Hemd. Und ab und zu spürte er durch den Batist die festen Rundungen ihres Körpers. Sind das Avancen? Frederik glaubte es. Aber darf ich einen Freund betrügen? Arnaud würde sich an meiner Stelle wohl kein bisschen genieren. Ich werde mit ihr nicht lange fackeln. Eines Nachmittags, als sie gebückt vor ihrer Kommode stand, trat er näher und berührte sie auf eine so unzweideutig beredte Weise, dass sie mit rotglühendem Gesicht auffuhr. Er tat es gleich nochmal. Ich, Ich bin zwar ein Unglücksgeschöpf, aber das ist noch lange kein Grund, mich zu verachten. Er wiederholte seine Versuche. Sie reagierte anders, scherzte jetzt immer. Schließlich entfuhr ihr eines Tages, sie begnüge sich nicht mit den Überbleibseln einer anderen. Welcher anderen? Na, geh doch zu deiner Madame Arnoux. Denn Frédéric sprach oft von ihr. Arnoux hatte die gleiche Manie. Am Ende war sie es leid, ständig Lobgesänge auf diese Frau zu hören. Und ihre Anschuldigung war eine Art Rache. Frédéric nahm es ihr übel. Ein machiavellistischer Gedanke reifte in seinem Hirn. Ah, ich gebe bei Pellerin das Porträt der Marschallin in Auftrag. Ein Porträt in Lebensgröße, für das viele Sitzungen nötig sind. Ich fehle bei keiner. Die notorische Unpünktlichkeit Perrons wird unsere Tête-à-Têtes begünstigen. Er bewog also Rosanette, sich malen zu lassen, um ihr Gesicht dem teuren Arnoux zu verehren. Sie war einverstanden und sie verabschiedete ihn, ein Kusshändchen werfend. Er war düstere Stimmung, als er zu Hause ankam. Usonet und Delaurier erwarteten ihn. Damit das Blatt in eine politische Zeitung umgewandelt werden kann, muss man sich zu einigen Ausgaben entschließen, sowohl für Papier wie auch für Druck- und Bürokosten. 15.000 Francs. Ich habe kein Kapital. Und wir vielleicht? Frédéric wollte etwas sagen. Außerdem, ich verstehe schon, man hat Bedürfnisse, aristokratische, sicher irgendeine Frau. Versprechungen sind ja so bequem. Mein Gott, ich leugne sie nicht. Im Collège schwört man Eide, wenn man sich dann wieder sieht. Guten Abend, alter Junge, scher dich zum Teufel. Wie? Ja, du hast mich nicht einmal bei den Dombreux eingeführt. Er nahm schon seinen Hut und wollte gehen. Also, mein Junge, werden Sie mein Mäzen. Fördern Sie die Künste. Frédéric griff in einer jähen Anwandlung von Resignation nach einem Blatt Papier, kritzelte ein paar Zeilen und reichte es ihm. Dann gab der den Brief weiter an Delaurier. Leisten Sie Abbitte, Seigneur. Frédéric beschwor seinen Notar, ihm so schnell wie möglich 15.000 Francs zu schicken. Am selben Abend erhielt er einen Brief von seiner Mutter. Ich staune, dass du noch nicht Minister bist. Sie neckte ihn auch sonst ein bisschen. Und als Postskriptum: Du berichtest mir nie von deiner feinen Bekanntschaft, Monsieur d'Ambreuse. An deiner Stelle würde ich sie nutzen. Warum nicht? Meine geistigen Ambitionen habe ich aufgegeben. Und mein Vermögen ist zu gering. Nichts ist einfacher, als meinen jungen Freund dem Justizminister zu empfehlen. Man wird sich glücklich schätzen, sie zu bekommen. Und Monsieur d'Ambreuse beschloss seine Höflichkeiten mit einer Einladung zu einer Abendgesellschaft, die er in ein paar Tagen gab. Frédéric stieg gerade in sein Coupé, um sich dorthin zu begeben, da kam ein Billett der Marschallin. Eben habe ich meinen Audrey verjagt. Ab morgen Abend Freiheit. Mehr nicht. Das heißt auch mir den freien Platz anbieten. Er jauchzte einmal laut, stopfte das Billett in die Tasche und fuhr los. Hü! Zwei berittene Munizipalgardisten standen auf der Straße. Eine Reihe Lampions brannte über den beiden Einfahrtstoren. Und im Hof riefen Bedienstete, winkten die Wagen bis vor die Außentreppe unter das Glasdach. Frédéric stieg munter die Stufen hinauf. Ein Türsteher verkündete seinen Namen. Monsieur d'Ambreuse reichte ihm die Hand. Fast im selben Augenblick erschien Madame d'Ambreuse. Sie trägt ein malvenblaues, spitzenbesetztes Kleid. Ihr Haar lockiger als gewöhnlich und kein einziges Schmuckstück. Die Gäste kamen. Die Menschen hier gehören in die Politik oder in die Geschäftswelt. Monsieur d'Ambreuse berührte ihn leicht am Ellbogen und führte ihn hinaus auf die Terrasse. Warum liegt Ihnen denn so viel am Staatsrat? Öffentliche Ämter führen zu nichts. Darin habe ich Erfahrung. Geschäfte machen es besser. Frédéric gab zu bedenken, das wäre doch schwer zu erlernen. Ach was, in kurzer Zeit mache ich Sie damit vertraut. Will er mich an seinen Unternehmungen beteiligen? Der junge Mann sah blitzartig ein riesiges Vermögen vor sich auftauchen. Gehen wir hinein. Sie soupieren doch mit uns. Es war 3 Uhr. Im Speisesaal wartete ein gedeckter Tisch auf die engen Freunde. Man trank sehr gut, man lachte sehr laut. Und gewagte Scherze erregten keinen Anstoß. Denn alle spürten jene Erleichterung, die auf allzu lange Steifheiten folgt. Madame d'Ambreuse ermunterte Frédéric zu sagen, welche der jungen Damen ihm gefiele. Keine ist mir ins Auge gestochen. Und außerdem bevorzuge ich Frauen um die 30. Das ist vielleicht gar nicht dumm. Während alle schon ihre Gehpelze und Paletots anzogen, sagte ihm Monsieur Dombreuse: Schauen Sie an einem der nächsten Vormittage bei mir vorbei. Dann reden wir. Frédéric rekapitulierte beim Zubettgehen den Abend. Monsieur Dombreuse hat sich äußerst zuvorkommend gezeigt. Und Madame Dombreuse beinahe verführerisch. Es wäre verteufelt schön, hätte ich eine solche Mätresse. Ich kann es mit jedem anderen aufnehmen. Es weckte ihn der Gedanke an die Marschallin. Die Worte in ihrem Billett ab morgen Abend waren doch ein Rendezvous für eben diesen Tag. Er wartete bis 9 und lief zu ihr. Rosanette war im Hemd, das Haar aufgelöst, und kopfschüttelnd bedeutete sie ihm von Weitem mit beiden Armen, sie könne ihn nicht empfangen. Diese Laune übertrifft jede andere. Ich verstehe gar nichts mehr. An der Portiersloge trat ihm die Grisette, Mademoiselle Vadnas, in den Weg. Sie wurden eingelassen? Nein. Vor die Tür gesetzt. Woher wissen Sie das? Man sieht es. Nun kommen Sie, wir gehen. Oh, dieser Schuft Delmar. Diese Enthüllung demütigte Frédéric. Ich musste ja damit rechnen. Ich selbst, in meiner Dummheit, habe ihn mitgenommen zu ihr. Wenn Sie wüssten, mein Gott, ich habe ihn aufgelesen, ich habe ihn ernährt, ich habe ihn gekleidet und all meine Vorsprachen bei den Zeitungen. Ich liebte ihn wie eine Mutter. Ha, der Herr braucht jetzt samtene Gewänder. Davon verspricht er sich was. So ist's. Und Sie? Wenn man bedenkt, die kannte ich noch als Weißnäherin. Ohne mich säße sie jetzt schon mehr als 20 Mal im Dreck. Aber da stoße ich sie rein. Oh ja, ich will, dass sie im Armenhaus kriegt. Alles wird man erfahren. Sie hat mit Gymnac geschlafen, mit Flacourt, mit Saint-Valery, dem Pockennarbigen. Nein, mit dem anderen. Es sind zwei Brüder. Was soll's? Und immer, wenn sie in Verlegenheit war, habe ich alles geregelt. Was ist für mich rausgesprungen? Bin ich vielleicht eine Dirne? Verkaufe ich mich? Ganz zu schweigen, dass sie dumm ist wie Bohnenstroh. Sie schreibt Kategorie mit TH. Man verlässt doch eine hochherzige Frau, nicht für eine Schlampe. Sie spuckte. Und Anou? Ist das nicht erbärmlich? So oft hat er ihr verziehen. Sie müsste ihm die Füße küssen. Er ist so großzügig, so gut. Plötzlich stand er vor Arnous Tür. Mademoiselle Vadnas hatte ihn, ohne dass er es merkte, in den Faubourg Poissonnière hinuntergelotst. Da sind wir. Ich kann nicht hinaufgehen, aber Sie, nichts hindert Sie. Wozu? Damit Sie ihm alles sagen, Herrje. Ich warte hier. Los. Dieser Befehl ernüchterte ihn vollends. Ich bleibe lange da oben. Es wäre besser, Sie fahren nach Hause. Ich besuche Sie morgen. Nein, nein, nein, nein, nein. Packen Sie ihn. Er muss die zwei überraschen. Aber Delmar ist dann längst fort. Ja. Da haben Sie vielleicht recht. Ich kann mich auf Sie verlassen, stimmt's? Zwischen uns beiden ist das jetzt besiegelt. Als Frédéric über den Korridor ging, hörte er zwei Stimmen, die abwechselnd sprachen. Madame Arnoux sagte: Lüg nicht! So lüg doch nicht! Ich lüge nicht! Er trat ein, sie verstummten. Frédéric wollte sich schon zurückziehen. Arnoux ergriff seine Hand, glücklich über den unverhofften Beistand. Bleiben Sie! Sie müssen nachsichtig sein, Monsieur Moreau. Das sind Dinge, die vorkommen in einer Ehe. Seit einer Stunde hat sie ihren Spaß und piesackt mich mit einem Haufen Geschichten. Sie stimmen alle! Sie schaute ihm in die Augen, ohne ein Wort. Dann reichte sie ihm eine auseinandergefaltete Rechnung. Arnoux schwoll das verzerrte Gesicht. Ach ja, ja, ich erinnere mich. Das war eine Besorgung. Sie müssen es doch wissen. Frédéric schwieg. Eine Besorgung im Auftrag, des alten Audry. Ah, und für wen? Na, für seine Mätresse. Für ihre Mätresse! Ich weiß alles, alles. Ach, sehr schön. Ich werde also ausspioniert. Verletzt das vielleicht ihr Feingefühl? Und Arnoux nahm Reißaus. Brauchte dringend frische Luft. Nun verbreitete sich große Stille. Womöglich ist das eine Folge seiner Gewohnheiten. Er hat sich nichts dabei gedacht und vielleicht in ernsteren Dingen... Was meinen Sie mit ernsteren Dingen? Oh, nichts, nichts. Frédéric verneigte sich mit artigem Lächeln. Arnoux besitze immerhin manch gute Eigenschaft. Er liebe seine Kinder. Und er tut alles, sie zu ruinieren. Das liegt an seinem allzu nachgiebigen Wesen. Er ist doch ein guter Kerl. Was soll das heißen, ein guter Kerl? So verteidigte er ihn auf nebelhafteste Weise. Und während er sie bedauerte, freute er sich, frohlockte tief in der Seele. Aus Rache oder Bedürfnis nach Zärtlichkeit sucht sie wohl bald bei mir Zuflucht. Nie zuvor ist sie mir so anziehend vorgekommen. So berückend schön. Unwillkürlich blickte er zu dem Bett hinten im Alkoven, dachte an ihren Kopf auf den Kissen. Und er sah alles so genau, dass er sich beherrschen musste, nicht die Arme um sie zu schlingen. Auf dem Flur hallten Stiefeltritte. Das war der andere. Sie hörten ihn die Tür zu seinem Zimmer schließen. Frederik fragte mit einer Kopfbewegung, ob er hinübergehen solle. Auf dieselbe Weise antwortete sie, ja. Und dieser stumme Gedankenaustausch war wie eine Einwilligung. Ein erster Schritt zum Ehebruch. Und, wie geht's ihr? Oh, besser. Es wird sich legen. Sie kennen sie nicht. Neuerdings hat sie schwache Nerven. Hätte ich bloß Rosanette nichts geschenkt. Bereuen Sie nichts. Dafür ist sie Ihnen unendlich dankbar. Ach. Der Beweis? Sie hat den alten Utri vor die Tür gesetzt. Und im Überschwang seiner Gefühle wollte Arnoux zu ihr laufen. Das ist unnötig. Ich komme von ihr. Sie ist krank. Ein Grund mehr. Frederik verfluchte sich für seine Dummheit. Heute Abend müssen Sie anstandshalber bei Ihrer Frau bleiben. Ganz ehrlich, Sie täten Unrecht. Sie können morgen hingehen, bitte. Machen Sie es mir zuliebe. Arnoux stellte den Leuchter zurück und sagte, ihn umarmend, Sie sind gut. Wirklich. Nun begann für Frederik ein erbärmliches Dasein. Er war zugegen bei den Diners, wenn Monsieur und Madame sich gegenüber saßen und kein Wort wechselten. Der Anblick dieser zwei unglücklichen Menschen betrübte Frederik. Abgelenkt wurde er eines Tages durch einen Brief vom Notar. Der versprach ihm für andern Tags 15.000 Francs. Und um seine Versäumnisse gegenüber des Lauriers wieder gut zu machen, überbrachte er ihm auf der Stelle die gute Nachricht. Das ist schön, mein Guter. Das ist schön. Sehr schön. Er warf Holz ins Feuer, setzte sich wieder und redete sofort von der Zeitung. Als erstes müsse man Ussonet loswerden. Ach, dieser Cretin macht mich fertig. Und was die vertretene Meinung betrifft, so ist es meiner Überzeugung nach am vernünftigsten und am stärksten, wenn man gar keine hat. Frederik schien verwundert. Ganz sicher. Es ist höchste Zeit, die Politik wissenschaftlich zu betreiben. Rousseau und die Schreiberlinge haben da Philanthropie, Poesie und anderen Unfug reingebracht. Alle sind sich einig in der blöden Anbetung der Obrigkeit. Warum aber sollte die Volkssouveränität heiliger sein als das Gottesgnadentum? Alle beide sind Fiktion. Frederik hätte ihm viel zu antworten gewusst. Weil er ihn aber von Senecals Theorien weit entfernt sah, war er voller Nachsicht. Sie standen voreinander und schauten sich gerührt in die Augen. Und schon wollten sie sich umarmen. Also abgemacht. Du bringst mir die Sache morgen, sobald du sie hast. Abgemacht. Am nächsten Tag, kaum aufgewacht, bekam er mit der Post eine Bankanweisung über 15.000 Francs. Dieser Fetzen Papier war in seiner Vorstellung 15 pralle Säcke voll Silber. De Laurier ist anmaßend. Seine Gefühllosigkeit am Vortag hatte ihn ernüchtert. Und Frederik schwelgte ganz in diesem Bedauern. Da trat überraschend Anou herein. Ich bin erledigt. Ich gehöre als Mitglied des Aufsichtsrats zu einer Kaolin-Kompanie und habe fehlerhafte Berichte unterzeichnet. Und nun ist die Kompanie pleite. Voilà. Ich bin das Opfer meiner Vertrauensseligkeit. Und Anou, zivilrechtlich haftbar, war vor kurzem zusammen mit den anderen verurteilt worden, Schadenersatz zu leisten. Ich muss heute noch in der Kanzlei von Maître Bominet 18.000 Francs hinterlegen. Heute Nachmittag. Und dann? Dann. Das ist ganz einfach. Mit der ersten Bekanntmachung bin ich ruiniert. Basta! Ach, könnten Sie mir den vermaledeiten Betrag nicht vorschießen? Es ist ja nicht meinetwegen, Herrgott, sondern wegen meiner Kinder, meiner armen Frau. Unmöglich. Wie soll ich denn jetzt in Paris leben? Eine Zeit lang war es still. Wann würden Sie es denn zurückgeben? Dieses Geld. Nicht, dass ich es habe, im Gegenteil. 18.000 Francs brauchen Sie, stimmt's? Oh, ich bin schon mit 16.000 zufrieden. Denn 2.500, 3.000 kriege ich mit meinem Tafelsilber zusammen. Außerdem gibt es die Hypothek als Sicherheit. Er riskiert also nichts, verstehen Sie? Er beteuerte, ja, er habe verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Er blieb zu Hause und verfluchte Des Lauriers, denn er wollte sein Wort halten und zugleich Arnoux einen Dienst erweisen. Und als er um 16:30 sein Geld in Empfang genommen hatte, schlenderte er über die Boulevards und speiste allein im Restaurant. Fast wünschte er, die Geldscheine zu verlieren. Als er nach Hause kam, erwartete ihn ein Brief mit folgenden Worten. Was gibt's Neues? Auch meine Frau ersucht sie, lieber Freund, in der Hoffnung und so weiter, ganz der ihre und ein Namensschnörkel. Seine Frau, sie bittet mich. Im selben Augenblick erschien Anou, um zu hören, ob die benötigte Summe aufgetrieben war. Da, nehmen Sie. Und 24 Stunden später antwortete er Delaurier: Ich habe nichts erhalten. Am Ende der Woche bat Frédéric den feinen Herrn Arnoux schüchtern um seine 15.000 Francs. Arnoux vertröstete ihn auf den nächsten Tag, dann auf den übernächsten. Eines Morgens, 3 Wochen nach ihrer Unterredung, schrieb Monsieur Dombreuse, dass er ihn noch am selben Tag erwarte, in 1 Stunde. Unterwegs bedrängte Frédéric wieder der Gedanke an die Arnoux. Monsieur Arnoux ist verreist. Und Madame? Warten Sie einen Augenblick. Frédéric empfand ungeheure Erleichterung. Seit dem Morgen suchte er nach einer Gelegenheit, sich zu erklären. Nun war sie da. Ein Band Musset liegt auf der Kommode. Er blätterte ein wenig, sprach dann von der Liebe, ihren Verzweiflungszuständen und ihren Gefühlsausbrüchen. Das alles ist frevlerisch oder erkünstelt. Das Feuer im Kamin brannte nicht mehr. Der Regen schlug gegen die Fensterscheiben. Madame Arnoux sitzt reglos, die Hände auf den Armlehnen ihres Fauteuils. Ihr reines Profil schimmert blass inmitten der Finsternis. Dieses Kleid, das mit dem Dunkel verschmolz, war gewaltig, grenzenlos, unberührbar. Und gerade deswegen wuchs sein Begehren. Wenn ich ihr missfalle, soll sie mich fortschicken, dachte er. Wenn sie mich will, soll sie mich ermutigen. Sie lassen also nicht gelten, dass man lieben kann. Eine Frau lieben. Ist sie ledig, heiratet man sie? Gehört sie einem anderen, zieht man sich zurück? Man findet das Glück niemals in der Lüge, in Unruhe und Gewissensqual. Wenn es aufgewogen wird durch höchste Wonnen. Der Versuch ist allzu teuer erkauft. Egoismus ist ein solides Fundament für Sittsamkeit. Ach, was haben Sie für bürgerliche Grundsätze? Ich rühme mich nicht, eine vornehme Dame zu sein. In dem Augenblick kam ihr kleiner Junge gelaufen. Frédéric erhob sich. Gleichzeitig erschien Macht. Die Frauen, von denen Sie sprechen, sind also gefühllos? Nein, aber taub, wenn es sein muss. Und sie stand sehr gerade auf der Schwelle zu ihrem Zimmer, die beiden Kinder an ihrer Seite. Er verneigte sich wortlos. Stumm erwiderte sie seinen Gruß. Was er zunächst empfand, war maßloses Staunen. Diese Art, mir die Nichtigkeit meiner Hoffnung klarzumachen. 1 Stunde später, auf dem Boulevard, rückte die Ausgelassenheit des abendlichen Paris alles schlagartig in eine schon ferne Vergangenheit. Sie ist eine dumme Kuh, eine Gans, ein kalter Fisch. Vergiss sie! Zu Hause angelangt, fand er in seinem Kabinett einen 8-seitigen Brief auf blauem Glanzpapier und mit den Initialen R.A. Was ist aus Ihnen geworden, mein Bester? Ich langweile mich. Die Schrift war so entsetzlich, dass Frédéric den ganzen Wust schon fallen lassen wollte. Da entdeckte er ein Postskriptum. Ich rechne fest damit, dass Sie mich morgen zum Pferderennen begleiten. Hä? Was steckt hinter dieser Einladung? Spielt sie mir wieder einen Streich? Die Blätter rochen nach Iris. Warum soll ich nicht hingehen? Aber wenn Madame Arnoux davon erfährt, vielleicht wird sie eifersüchtig. Die Marschallin erwartete ihn ausgehbereit. Fahren wir? Sie warf einen Blick auf die Uhr. Oh nein, nicht vor 14:30. Als es endlich Zeit wurde. Gut, andiamo, caro mio. Es war eine Mietberline mit 2 Postpferden und einem Postillon. Auf die Rückbank hatte Frédéric seinen Diener gesetzt. Sie hielten schließlich mitten auf den Champ de Mars, neben den anderen Wagen, die bereits im Hippodrom standen. Das Publikum der Pferderennen, Erlesener in jener Zeit, hatte noch kein so gewöhnliches Aussehen. Es war die Zeit der Hosenstege samt Kragen und weißen Handschuhe. Die Frauen in leuchtende Farben gewandet, trugen Kleider mit tiefsitzender Taille und auf den ansteigenden Sitzreihen bildeten sie gleichsam große Blumenbeete, hier und da schwarz gesprenkelt von den dunklen Anzügen der Männer. Wir amüsieren uns. Ich liebe dich, Cherie. Frédéric zweifelte nicht länger an seinem Glück. Die Marschallin legte ihre Hand auf seine. An der Tür zum Café Anglais entließ er den Wagen. Das Separé erfüllte eine Magnolie mit Wohlgeruch. Dieser Duft und diese Frische entspannten seine Nerven. Er warf sich auf den roten Divan. Haben wir Kummer, armes Häschen? Kann sein. Da bist du nicht allein. Was so viel hieß wie, vergesse ein jeder den Seinen in gemeinsamer Glückseligkeit. Dann nahm sie ein Blütenblatt zwischen die Lippen und reichte es Frédéric zum Wegpicken. Diese Bewegung von Anmut und beinahe lasziver Sanftheit rührte Frédéric. Warum quälst du mich? Fragte er und dachte an Madame Arnoux. Ich? Quälen? Und vor ihm stehend musterte sie ihn mit zusammengekniffenen Wimpern, beide Hände auf den Schultern. Weil du mich ja doch nicht lieben willst. Und er zog sie sich auf den Schoß. Sie ließ ihn gewähren. Mit beiden Armen umschlang er ihre Taille. Das Knistern ihres seidenen Kleids entflammte ihn. Da kam ein Kellner herein. Madame, jemand fragt nach Ihnen. Oh, ich muss nachsehen. Ihr Verschwinden dünkte Frédéric Verrat. Fast Rüpelei. Jetzt hasste er alle Frauen. Und Tränen erstickten ihn, denn seine Liebe wurde verkannt und seine Lüsternheit enttäuscht. Die Marschallin kam zurück und zeigte auf den Vicomte de Sissy. Ich habe Monsieur eingeladen. Das war doch richtig, oder? Natürlich. Gewiss. Mit gequältem Lächeln bedeutete Frédéric dem Edelmann, sich zu setzen. Eine Hutkrempe erschien, dann Uzunis Profil. Oh, Verzeihung, wenn ich störe, ihr Turteltäubchen. Man brachte ein weiteres Gedeck. Und da er ausgehungert war, fischte er aufs Geratewohl zwischen den Resten des Diners Fleisch aus einer Schüssel, trank mit der einen Hand, bediente sich mit der anderen. Ich habe die Köchin der Marschallen mit einem Soldaten erwischt. Eine Lügengeschichte, ausgedacht einzig und allein, um zu beeindrucken. Die Marschallin nahm ihr Kapotthütchen vom Kleiderhaken. Frédéric stürzte sich auf die Klingel. Einen Wagen. Ich habe meinen eigenen, sagte der Vicomte. Aber Monsieur, so ist es, Monsieur. Und sie maßen einander, blass alle beide und mit zitternden Händen. Schließlich griff die Marschallin nach Sissis Arm und auf den schmausenden Bohemian zeigend. Kümmern Sie sich um ihn. Der erstickt noch. Nun? Was nun? Ich glaubte... Was glaubten Sie? Wollten Sie nicht... Er vollendete seinen Satz durch eine Gebärde. Nein, nie im Leben. Uzunis fragte nicht weiter. Er hatte, als er sich zum Essen einlud, einen Hintergedanken. Seine Zeitung, die nicht mehr L'Art hieß, sondern Le Flambard, das Großmaul, florierte keineswegs. Ich will sie umwandeln in ein Wochenblatt, allein, ohne Deluriers Mitarbeit. Frédéric, der wahrscheinlich nichts verstand, gab ausweichende Antwort. Adieu, mein Guter. Er fischte sich mehrere Zigarren vom Tisch und verschwand. Frédéric verlangte die Rechnung. Sie war lang. Er verbrachte den nächsten Tag in dumpfen Brüten über seine Wut und seine Demütigung. Warum hast du Sissi keine Backpfeife verpasst? Und die Marschallin? So schwöre ich, sie nie mehr wiederzusehen. Es fehlt nicht an ebenso schön. Und weil man Geld brauchte, um diese Frauen zu besitzen, wollte er mit dem Erlös aus seinem Pachthof an der Börse spekulieren. Reich werden. Mit Luxus die Marschallin und alle Welt ausstechen. Als der Abend hereinbrach, wunderte er sich. Ich habe gar nicht an Madame Anou gedacht. Umso besser. Wozu auch? Am übernächsten Tag, früh um 8, erhielt er Besuch von Pellerin. Pellerin begann mit Artigkeiten über das Mobiliar, Schmeicheleien, dann plötzlich... Sie waren beim Rennen am Sonntag? Ja, leider. Rosanette war bei Ihnen. Und geschickt begann er, sie zu loben. Frédérics Reserviertheit brachte ihn aus der Fassung. Er wusste nicht, wie er auf das Porträt kommen sollte. Ich bin wieder im großen Salon abgelehnt worden. Und Sie sind nicht einmal gekommen, sich das Porträt der Marschallin anzusehen. Was schert mich die Marschallin? Eine solche Erklärung machte ihm Mut. Halten Sie es für möglich? Jetzt will es diese Gans nicht mehr. Was er nicht sagte, er hatte 1000 Écu von ihr verlangt. Nun kümmerte es aber die Marschallin herzlich wenig, wer bezahlen würde. Und da sie Anou lieber Dringlicheres entlockte, hatte sie ihm kein Wort gesagt. Na und Arnoux? Ach, er behauptet, das sei Rosanettes Sache. In der Tat, so ist es. Was? Sie schickt mich zu Ihnen? Nein. Oh nein. Sie sind doch Ihr Liebhaber und Sie haben mir den Auftrag erteilt. Ich war der Vermittler, wenn Sie erlauben. Aber ich will doch nicht darauf sitzen bleiben. Der Künstler ereiferte sich. Oh, ich hielt Sie nicht für so raffgierig. Und ich Sie nicht für so knauserig. Gehorsamster Diener. In derselben Woche schickte ihm sein Notar aus Le Havre den Erlös des Pachthofs, 174.000 Francs. Er machte zwei Hälften, legte die erste in Staatspapieren an und trug die zweite zu einem Makler, um sie an der Börse einzusetzen. Er speiste in den modischen Wirtshäusern, ging in alle Theater und suchte sich zu zerstreuen. Da schickte ihm Ausonet einen Brief, in dem er gut gelaunt erzählte, die Marschallin habe Sissi bereits am Tag nach dem Rennen vor die Tür gesetzt. Frédéric freute sich, ohne lang zu überlegen, warum der Bohemian von diesem Abenteuer berichtete. Der Zufall wollte es, dass er Sissi drei Tage später begegnete. Der Edelmann bewahrte Haltung. Zum Diner für den kommenden Mittwoch? Frédéric erhielt am Morgen desselbigen Tages eine amtliche Mitteilung, in der Monsieur Charles Jean-Baptiste Autry ihn wissen ließ, er habe laut Gerichtsurteil eine in Belleville gelegene Besitzung erworben, welche dem Herrn Jacques Anouk gehörte. Und er ist bereit, den Verkaufspreis von 223.000 Francs zu entrichten. Doch die Summe der Hypotheken, mit denen die Liegenschaft belastet ist, übersteigt den Kaufpreis. Bleibt somit meine Schuldforderung restlos verloren? Alles Übel kam daher, dass eine Hypothekeneintragung nicht fristgerecht verlängert worden war. Arnoux hatte sich darum kümmern wollen, es dann aber vergessen. Frédéric ereiferte sich und als sein Zorn verrauchte... Na gut, was soll's. Wenn ihn das retten kann, umso besser. Mich bringt es nicht um. Schwamm drüber. Doch während er in seinem Papierkram auf dem Tisch herumwühlte, fiel ihm Ausonets Brief in die Finger. Und er bemerkte ein Postskriptum, das ihm beim ersten Mal nicht aufgefallen war. Er möchte bloß 5.000 Francs, um die Zeitungssache in Gang zu bringen. Ja, der soll mir vom Hals bleiben. Er schickte ihm ein knappes Billett mit einer schroffen Absage. Danach kleidete er sich an. Frédéric war voll Widerwillen gegen Sissi hergekommen. Seine Bewegungen, sein Gesicht, seine ganze Person erinnerte ihn an das Diner im Café Anglais. Und reizten ihn immer mehr. Ah, der Baron! Herein trat ein Bursche um die 30, etwas Grobes in der Physiognomie, etwas Geschmeidiges in den Gliedmaßen, Hut schief überm Ohr und Blume im Knopfloch. Er war das Vorbild des Vicomte Sissi. Dieser war überglücklich, ihn hier zu haben. Und da ihn seine Gegenwart aufstachelte, stellte er unzählige Fragen über Personen, die keine der Anwesenden kannte. Dann, als ob ihm plötzlich etwas einfalle. Sagen Sie, Baron, haben Sie an mich gedacht? Sie sind nicht alt genug, mein Kleiner. Unmöglich. Sissi hatte ihn um Protektion gebeten bei der Aufnahme in seinem Club. Aber der Baron spürte wohl Erbarmen mit Sissis Eigenliebe. Ah, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wette, mein Bester. Welche Wette? Na, die vom Rennen, dass Sie noch am selben Abend bei dieser Dame landen. Frédéric spürte etwas wie einen Peitschenhieb. Er war auf der Stelle beschwichtigt durch Sissis verlegenes Gesicht. Tatsächlich hatte es die Marschallin schon tags darauf gereut, als nämlich Arnoux erschienen war, ihr wichtigster Liebhaber, ihr Mann, ausgerechnet an diesem Morgen. Die beiden hatten dem Vicomte zu verstehen gegeben, er störe, und ihn dann kurzerhand hinausgeworfen. Was treibt sie denn, die gute Rose? Hat sie immer noch so hübsche Beine? So lala, sie ist käuflich. Frédéric klopfte das Herz zum Ersticken. Ah, ich habe Rosanette in sehr angenehmer Erinnerung. Ist sie noch immer mit einem gewissen Arnoux zusammen? Keine Ahnung, ich kenne den Herrn nicht. Dennoch gab er zu verstehen, es handle sich um eine Art Betrüger. Erlauben Sie? Rief Frédéric. Doch, die Sache steht fest. Er hatte sogar einen Prozess. Das ist nicht wahr. Ich bürge für seine Rechtschaffenheit. Er glaubte sich schließlich selbst. Er fand Zahlen, Beweise. Der Vicomte voller Rachsucht und überdies noch benebelt, versteifte sich auf seine Behauptungen, sodass Frederik würdevoll sagte: Wollen Sie mich beleidigen, Monsieur? Oh, keineswegs. Ich würde sogar einräumen, dass er etwas sehr Gutes hat. Seine Frau. Die kennen Sie? Weiß Gott, Madame Arnoux. Sowas kennt doch jeder. Wie bitte? Marie Arnoux. Sisi, der aufgestanden war, wiederholte stotternd: Sophie, Marie. Sowas kennt doch jeder. Halten Sie den Mund. Mit solchen Frauen haben Sie gar keinen Umgang. Und darauf bin ich stolz. Frederik schleuderte ihm seine Teller ins Gesicht. Er sauste wie ein Blitz über den Tisch, brachte zwei Flaschen zu Fall, schlug eine Dessertschale kaputt, zersprang am Tafelaufsatz in drei Stücke und traf den Vicomte am Bauch. Halle sprang auf, um ihn festzuhalten. Er sträubte sich, brüllte, wie gepackt von Tobsucht. Und es wäre wohl bis zum Tagesanbruch so weitergegangen, hätte der Baron nicht, um der Sache ein Ende zu machen, gesagt: Als der Teller geschleudert wurde, haben wir alle durcheinander geredet und so ist es unmöglich, die Ursache für diese Beleidigung herauszufinden. Lag es an Monsieur Arnoux, an Madame Arnoux, an Rosanette oder irgendwem sonst? Fest steht nur ihre unerhörte Grobheit. Sie äußern nicht das leiseste Bedauern? Der Vicomte, Monsieur, schickt Ihnen morgen seine Sekundanten. Was? Ihre Uhrzeit? Um 12, wenn ich bitten darf. Bestens, Monsieur. Einmal auf der Straße holte Frederik Tiefluft. Zu lange schon bezwang er sein Herz. Endlich hatte er es zufriedengestellt. Er verspürte etwas wie stolze Männlichkeit, einen Überfluss innerer Kräfte, die ihn berauschten. Ich brauche 2 Sekundanten. Rejumbar. Sogleich machte er sich auf den Weg zu einer Kneipe in der Rue Saint-Denis. Am nächsten Tag, frühmorgens, lief Frederik zum Geschäft von Dusadier. Der gute Kerl verließ auf der Stelle seine Arbeit. Die Sekundanten erschienen vor 12. Frederik wollte aus Taktgefühl der Verhandlung nicht beiwohnen. Der Baron und Monsieur Joseph erklärten, sie wären mit der schlichtesten Entschuldigung zufrieden. Mit der schlichtesten? Doch Rejumbar, der aus Prinzip niemals nachgab und Wert darauf legte, Arnoux' Ehre zu verteidigen, Frederik hatte ihm von nichts anderem erzählt, forderte, dass sich der Vicomte entschuldige. Kaum hatte Sisi dieses Ergebnis vernommen, packte ihn so große Aufregung, dass man es ihm mehrmals wiederholen musste. Ich werde mich nicht schlagen. Was? Wie bitte? Die Herren warten auf eine Antwort. Das wird langsam unziemlich. Was wählen Sie? Also... Degen? Der Vicomte gab sein Ja mit einem Kopfnicken. Und das Rencontre wurde für den nächsten Tag festgelegt. Punkt 7. Man hatte Frederik den ganzen Tag ohne Nachricht gelassen. Seine Ungeduld war inzwischen unerträglich. Man verlangte Entschuldigungen von uns. Halten Sie es für möglich? Nichts Großartiges, bloß ein Wort. Aber ich habe sie hübsch zum Teufel geschickt, wie es sich gehört, nicht wahr? Gewiss, sagte Frederik und dachte, er hätte sich wohl besser einen anderen Sekundanten ausgesucht. Dann, als er allein war, wiederholte er laut mehrere Male: Ich werde mich schlagen. Sowas. Ich werde mich schlagen. Komisch. Und weil er im Zimmer auf und ab ging, kam er an seinem Spiegel vorbei und entdeckte, er war bleich. Habe ich etwa Angst? Und wenn ich sterbe? Mein Vater ist auf gleiche Weise ums Leben gekommen. Und plötzlich sah er seine Mutter in Schwarz. Zusammenhanglose Bilder zogen ihm durch den Kopf. Seine eigene Feigheit trieb ihn zur Weißglut. Ihn packte ein Paroxysmus von Heldenmut, gieriger Blutdurst. Er ging hinab in den Garten. Die Sterne funkelten. Er blickte empor. Sich für eine Frau zu schlagen, adelt mich. Dann legte er sich ruhig schlafen. Besteht Mut darin, seine Schwäche niederringen zu wollen? Dann war der Vicomte mutig. Beim Anblick seiner Sekundanten, die ihn abholen kamen, straffte er sich mit aller Kraft. Denn die Eitelkeit sagte ihm, ein Rückzug wäre sein Ruin. Und? Wir sind überzeugt, alles wird sich einrenken. 7:10 erreichten sie die Porte Maillon. Frederik und seine Sekundanten warteten bereits, alle 3 in Schwarz. Man grüßte kühl. Dann marschierte alles in den Bois de Boulogne auf der Suche nach einem geeigneten Platz. Rauchen Sie nicht, das macht schlaff. Frederik warf seine Zigarre weg. Der Vicomte kam hinterher. gestützt auf die Arme seiner beiden Sekundanten. Der Ort wird so gewählt, dass beide Seiten ein gleichmäßiges Gelände haben. Man kennzeichnete die Punkte, wo die Gegner sich postieren sollten. Man musterte einander. Alle Gesichter hatten etwas Verstörtes oder Grausames. Zuletzt wandte sich der Baron an Frederic. Alles liegt bei Ihnen, Monsieur. Es ist niemals unehrenhaft, Fehler einzugestehen. Dussardier nickte zustimmend. Glauben Sie, wir sind hier zum Gänserupfen? Teufel! Stellung! Los! Sissi wurde entsetzlich blass. Seine Klinge zitterte an der Spitze wie eine Reitpeitsche. Sein Kopf sackte nach hinten. Die Arme spreizten sich. Er fiel auf den Rücken. Ohnmächtig. Der Baron stellte ihn wieder auf die Beine. Und während er ihm ein Riechfläschchen unter die Nase drückte, schüttelte er ihn kräftig. Der Vicomte öffnete die Augen, stürzte sich dann plötzlich wie ein Rasender auf seinen Gegner. Frederic hatte seine nicht losgelassen und erwartete mit starrem Blick erhobener Hand. Halt! Halt! Schrie eine Stimme. Und das Verdeck eines Kabriolets brach durch das Geäst. Halt! Halt! Halt! Halt! Der Baron, im Glauben, die Polizei wolle einschreiten, hob seinen Stock. Schluss! Der Vicomte blutet. Ich? Tatsächlich hatte er sich beim Sturz den Daumen der linken Hand aufgeschürft. Oh, ich komme nicht zu spät, Gott sei Dank. Arnoux umschlang Frederic mit beiden Armen, drückte ihn, bedeckte sein Gesicht mit Küssen. Monsieur Arnoux, ich kenne den Grund. Sie wollten Ihren alten Freund verteidigen. Oh, wie brav von Ihnen, wie brav. Das werde ich niemals vergessen. Wie gut Sie sind, ach, mein lieber Junge. Oh. Ich glaube, wir sind überflüssig bei diesem kleinen Familienfest. Es ist erledigt. Nicht wahr, meine Herren? Vicomte, legen Sie den Arm in die Schlinge. Hier, mein Halstuch. Und jetzt kein Groll mehr. Wie es sich geziemt. Die beiden Duellanten reichten einander lasch die Hand. Sissi verschwand in eine Richtung. Frederic schlenderte nach der anderen mit seinen Freunden. Das Restaurant Madrid war nicht weit. Weil Dussardier jedoch keine Zeit hatte, begnügten sie sich mit einer Erfrischung im Garten. Alle schwelgten in jener Seligkeit, die einem glücklichen Ende folgt. Ich habe es über Campin erfahren, einen Freund von ihm, Rejambard. Und in einer plötzlichen Gefühlsregung bin ich herbeigeeilt, um es zu verhindern. Außerdem bin ich die Ursache. Frederic, gerührt über die Beweise seiner Zuneigung, hatte Skrupel, ihn weiter zu bestärken in seiner Einbildung. Bitte kein Wort mehr darüber. Arnoux fand diese Zurückhaltung feinfühlig. Dann wechselte er mit seinem üblichen Leichtsinn zu anderen Dingen. Was gibt's Neues, Citoyen Rejambard? Und nun redeten sie über Wechselfälligkeiten. Um bequemer tuscheln zu können, setzten sie sich sogar abseits an einen anderen Tisch. Kurzum, es war klar, Arnoux trieb mit dem Citoyen allerhand krumme Sachen. Soll ich ihn an die 15.000 Francs erinnern? Was er eben getan hat, verbietet selbst den leisesten Vorwurf. Außerdem fühle ich mich müde. Der Ort ist nicht geeignet. Er verschob es auf einen anderen Tag. Nun verhandeln die beiden über ihre Geschmäcker. Arnoux hat jetzt eine Vorliebe für die Jugend. Die Arbeiterin Rejambard verabscheut Zierpüppchen. Ach, Frauen darf man nicht ernst behandeln. Und doch liebt er die seine. Dachte Frederic auf dem Heimweg. Und er betrachtete ihn als ehrlosen Mann. Er verübelte ihm dieses Duell. Aber Dussardier war er dankbar für seine Ergebenheit. Der Commis machte ihm bald auf sein Drängen hin, jeden Tag einen Besuch. Frederic lieh ihm Bücher, der gute Kerl lauschte andächtig und nahm seine Ansichten entgegen wie die eines Lehrmeisters. Er kam eines Abends ganz verstört. Sie haben ihn geschnappt, ich muss weg. Wen? Senegal, der sitzt hinter Schloss und Riegel unter dem Vorwurf eines politischen Attentats. Ich weiß nicht, wir müssen noch was unternehmen. Versuchen wir ihn zu befreien, ja? Senegal ist größer als bisher gedacht. Seine Entbehrungen, sein asketisches Leben. Ich spüre Bewunderung, wie jeder Mensch sie einem abnötigt, der sich aufopfert für eine Idee. Es gelang ihnen nicht, bis zu ihm vorzudringen. Frederic forschte in den Zeitungen nach seinem Schicksal und verkehrte 3 Wochen lang in Lesekabinetten. Eines Tages fielen ihm mehrere Nummern von Usonets Flambard in die Hände. Frederic wollte das ganze Zeug gerade zurücklegen, da erblickte er einen Artikel mit der Überschrift »Ein Täubchen zwischen 3 Früchtchen«. Es war die Geschichte seines Duells. erzählt in frech, schlüpfrigem Stil. Ganz ohne Zweifel ist das Ussonis Rache an mir. Wegen der verweigerten 5000 Franc. Ja, wenn ich Genugtuung fordere, wird dieser Bohemian seine Unschuld beteuern. Und ich selbst gewinne dabei nichts. Ja, das Beste ist, die Sache wortlos hinunterzuschlucken. Niemand liest den Flambard. Beim Verlassen des Lesekabinetts sah er Menschen vor dem Laden eines Kunsthändlers. Alle betrachteten ein Frauenporträt, ganz unten eine Zeile in schwarzen Lettern: Mademoiselle Rose Annette Bon. Eigentum von Monsieur Frédéric Moreau aus Nogent. Sie ist es wirklich, mehr oder weniger. Von vorne gesehen, mit entblößtem Busen, offenem Haar und in den Händen hält sie einen roten Samtbeutel. Pellerin hatte diese Zuschaustellung veranstaltet, weil er Frédéric zum Zahlen zwingen wollte. Überzeugt, ganz Paris werde sich zu seinen Gunsten echauffieren und mit diesem Quark befassen. Haben Pellerin und Ussonet ihren Coup miteinander ausgeheckt? Mein Duell hat nichts abgewendet. Alles macht sich über mich lustig. 3 Tage später, Ende Juni, waren die Nordaktien um 15 Franc gestiegen. Und da er im letzten Monat 2000 Stück gekauft hatte, betrug sein Gewinn nun 30.000 Franc. Diese Liebkosung durch Fortuna gab ihm neues Selbstvertrauen. Ich brauche niemanden. All meine Unannehmlichkeiten rühren von meiner Schüchternheit. Von meinem Zaudern. Und um zu zeigen, dass ihm nichts peinlich war, begab er sich zu Madame Dombreuse an einem ihrer gewöhnlichen Abende. Mitten im Vorzimmer drehte sich der gleichzeitig eingetroffene Martinon zu ihm. Was? Hä? Du kommst hierher? Warum nicht? Und noch über die Ursache einer solchen Begrüßung sinnierend, betrat Frédéric den Salon. Das Licht war schwach, er gewahrte schwarze Frecke, 7 oder 8 Frauen in sommerlicher Toilette und ein Stück weiter Madame Dombreuse im Schaukelstuhl. Sie sitzt ein wenig nach hinten gelehnt, die Fußspitze auf einem Kissen, unbewegt wie ein Kunstwerk, voll zarter Anmut, eine Blume von erlesener Zucht. Sie erhob sich. Ich habe vorgestern jemand gesehen, der von Ihnen sprach. Monsieur de Sissy. Sie kennen ihn doch. Ja. Ein wenig. Plötzlich rief Madame Dombreuse: Herzogin, ach, so ein Glück. Und Martinon blätterte in einem Album. Laut las er die Bildunterschriften: Frau aus Sevilla, andalusischer Picador. Und einmal auf der Seite ganz nach unten blickend, sagte er im selben Atemzug: Jacques Arnoux, Verleger. Ein Freund von dir, oder? Richtig. In der Tat. Sie sind doch eines Morgens hier gewesen. Wegen einem Haus, glaube ich. Ja, einem Haus, das seiner Frau gehörte. Das hieß, sie ist ihre Mätresse. Sie schienen sogar lebhaft Anteil zu nehmen an den beiden. Diese letzten Worte brachten Frédéric völlig aus der Fassung. Am liebsten würde ich verschwinden. Nur die Angst, feige zu wirken, hielt ihn zurück. Ach was, niemand achtet mehr auf mich. Und nach ein paar längeren Zickzacklinien hatte er beinahe die Tür erreicht. Da entdeckte er im Vorbeigehen auf einer Konsole Le Flambard. Sissi, natürlich. Aber was zählt das schon? Sie werden dem Artikel Glauben schenken. Und vielleicht taten es ja alle bereits. Apropos Arnoux. Ich habe unter den Beschuldigten in der Brandbombenaffäre den Namen eines seiner Angestellten gelesen. Senecal. Ist das unser Senecal? In Person. Was? Unser Senecal? Unser Senecal? Dank Ihrer Stellung bei der Staatsanwaltschaft, Monsieur Martinon, verfügen Sie doch sicher über Einblicke? Ich gestehe, keine zu haben. Darüber hinaus kenne ich den Wicht nur flüchtig, habe ihn allenfalls 2-3 Mal gesehen. Ich halte ihn für einen ganz üblen Schelm. Frédéric rief empört. Keineswegs. Er ist ein sehr anständiger Bursche. Aber Monsieur, sagte ein Bankier, man ist nicht anständig, wenn man konspiriert. Die meisten der anwesenden Männer hatten wenigstens 4 Regierungen gedient. Und sie hätten Frankreich oder das ganze Menschengeschlecht verkauft, um ihr Vermögen zu schützen, sich eine Malaise, eine Unannehmlichkeit zu ersparen oder sogar aus schierer Niedertracht, instinktive Anbetung der Macht. Politische Verbrechen sind unentschuldbar. Frédéric berief sich auf das Widerstandsrecht. Und da ihm ein paar Phrasen einfielen, die ihm Delaurier gesagt hatte, nannte er die Bill of Rights in England und den Artikel 2 der Verfassung von 1791. Kraft dieses Rechts hat man sogar die Absetzung von Kaiser Napoleon Bonaparte verkündet. Übrigens, Wenn der Souverän vertragsbrüchig wird, will das Recht, dass man ihn stürzt. Madame Dombreuse wiegte sich in ihrem Schaukelstuhl und lauschte ihm lächelnd. Friedrich erbittete die Verkommenheit dieser Alten. Und mitgerissen von einer Kühnheit, die zuweilen den Schüchternsten befällt, attackierte er die Finanzleute, die Abgeordneten, die Regierung, den König, verteidigte die Araber, verzapfte viel dummes Zeug. Endlich hielt er es für angebracht, sich zurückzuziehen. Und er war schon im Gehen, da sagte Monsieur Dombreuse auf den Sekretärsposten anspielend: Noch ist nichts entschieden, aber machen Sie schnell. Auf bald, nicht wahr? Friedrich hielt die Abschiedsworte der beiden für eine letzte Verhöhnung. Er wusste nicht, welch üppigen Vorrat an Gleichgültigkeit die vornehme Welt besitzt. Dussatier, der wie jeden Abend gekommen war, erwartete ihn. Friedrichs Herz war übervoll. Er jammerte sogar übers Alleinsein. Dussatier zögerte kurz. Ach komm, lass uns die Laurier aufsuchen. Friedrich überkam beim Namen des Advokaten das ungeheure Bedürfnis nach einem Wiedersehen. Seine geistige Vereinsamung war schlimm und Dussatiers Gesellschaft unzureichend. Ich überlasse es dir, alles nach deinem Dafürhalten zu arrangieren. De Laurier spürte seit ihrem Zerwürfnis gleichfalls einen Verlust in seinem Leben. Umstandslos billigte er die freundschaftliche Annäherung. Die beiden umarmten einander, plauderten dann über belanglose Dinge. De Lauriers Zurückhaltung rührte Friedrich. Und um eine Art Wiedergutmachung zu leisten, beichtete er ihm tags darauf die Einbuße von 15.000 Francs, ohne zu sagen, dass diese 15.000 Francs ursprünglich ihm zugedacht waren. Gleichwohl zweifelte der Advokat nicht daran. Dieses Missgeschick, das ihm Recht gab in seinen Vorurteilen gegen Arnoux, entschärfte vollends seinen Groll. Und er verlor kein Wort über das alte Versprechen. Frédéric, durch sein Schweigen getäuscht, glaubte, er habe es vergessen. Ein paar Tage später fragte er, ob es keine Möglichkeit gäbe, wieder an sein Geld zu kommen. Man könnte die früheren Hypotheken anfechten, Arnoux verklagen, gerichtlich vorgehen gegen die Frau. Nein! Nein, nicht gegen Sie. Und den Fragen des ehemaligen Kanzlisten nachgebend, gestand er die Wahrheit. De Laurier war überzeugt, er sage sie nicht ganz und gar, sicher aus Feingefühl. Dieser Vertrauensmangel kränkte ihn. Sie waren jedoch so eng befreundet wie einst und hatten an ihrem Beisammensein derart viel Freude, dass Dussatiers Gegenwart störte. Unter dem Vorwand anderweitiger Verabredungen gelang es ihnen mit der Zeit, ihn loszuwerden. Es gibt Menschen, deren Aufgabe unter den anderen einzig darin besteht, als Vermittler zu dienen. Man lässt sie hinter sich wie Brücken und geht weiter. Friedrich verbarg nichts vor seinem alten Freund. Er berichtete über das Steinkohlegeschäft mitsamt dem Angebot von Monsieur Dombreuse. Der Advokat wurde nachdenklich. Merkwürdig. Auf diesen Posten gehörte eigentlich jemand, der sich gut auskennt in Rechtsfragen. Ja. Aber du könntest mir helfen. Ja. Weiß Gott. Natürlich. In derselben Woche zeigte er ihm einen Brief seiner Mutter. Sie spricht von Monsieur Rocks Vermögen und der Möglichkeit einer späteren Heirat mit Louise. Das wäre vielleicht gar nicht dumm. Friedrich wies den Gedanken weit von sich. Papa Rock ist außerdem ein alter Filou. Das macht nichts. Ende Juli 1847 ließ eine unerklärliche Bess die Nordaktien fallen. Frederik hatte die seinen nicht verkauft. Er verlor mit einem Schlag 60.000 Francs. Ich muss entweder meine Ausgaben einschränken oder mich um eine Stellung bemühen oder vorteilhaft heiraten. Da sprach der Laurier von Mademoiselle Rock. Nichts hindert dich, die Dinge ein wenig aus der Nähe anzuschauen. Du bist ein wenig abgespannt. Die Provinz und das Elternhaus werden die Erholung verschaffen. Bei seiner Mutter erwarteten ihn alle Freunde von einst. Zudem Papa Rock und Madame Moreau gegenüber an einem Spieltisch, Mademoiselle Louise. Sie ist jetzt eine Frau. Mit einem Schrei sprang sie auf. Alles geriet in Aufregung. Sie war reglos stehen geblieben und die vier silbernen Armleuchter auf dem Tisch unterstrichen ihre Blässe. Diese Ergriffenheit schmeichelte Friedrich über die Maßen, denn sein Stolz kränkelte. Du wirst mich lieben. Und Rache nehmend für all den Verdruss, den er dort hinuntergeschluckt hatte, begann er den Pariser zu spielen. Kurzum, er beeindruckte seine Landsleute. Am nächsten Morgen verbreitete sich Madame Moreau über die Vorzüge von Louis. Dann folgte eine Aufzählung der Wälder, Pachthöfe, die ihr gehören würden. Monsieur Rocks Vermögen ist stattlich. Er hat es erwirtschaftet, indem er für Monsieur d'Ambreuse Anlagen tätigt. Denn er verlieh an Personen, die gute hypothekarische Sicherheiten boten, was ihm wiederum erlaubte, Aufschläge zu verlangen oder Provisionen. Das Kapital war dank reger Überwachung nie in Gefahr. Außerdem schreckte Vater Rock niemals vor einer Pfändung zurück. Dann kaufte er zu niedrigem Preis die mit einer Hypothek belasteten Güter. Und weil Monsieur d'Ambreuse seine Gelder eingehen sah, fand er die Geschäfte bestens erledigt. Diese außerlegale Manipulation machte Monsieur d'Ambreuse aber abhängig von seinem Verwalter. Er konnte ihm nichts ausschlagen. Auf dessen Drängen hin hatte er Frédéric so freundlich empfangen. Tatsächlich nährte Vater Rock tief in der Seele einen ehrgeizigen Plan. Er wollte seine Tochter zur Gräfin machen. Durch die Protektion von Monsieur d'Ambreuse wird man ihm den Titel seines Großvaters zurückgeben. Sollte die Grafenkrone ausbleiben, können sie Abgeordneter werden, sobald sie die Pairswürde haben. Und so galt Frédéric 8 Tage später, ohne dass irgendein Versprechen erfolgt wäre, als der zukünftige von Mademoiselle Louise. Und Vater Rock, wenig sittenstreng, ließ die beiden mitunter allein. Delaurier hatte von Frédéric eine Abschrift der Urkunde über die Forderungsabtretung mitgenommen. 15.000 Francs? Warum hat er sie hergeliehen? Nur für Madame Arnauds schöne Augen? Sie ist seine Mätresse. Noch eine Sache, für die Geld nützlich ist. Ach, das wäre komisch. Madame Arnaud hatte sich, weil er immerzu von ihr hörte, seine Fantasie als etwas ganz Außergewöhnliches eingeprägt. Ja, es ist leichter, einen Liebhaber auszustechen, als einen Ehemann. Er ließ sich als Dr. Delaurier melden. Ich bin überrascht. Ich habe nach keinem Arzt geschickt. Kommen wir zur Sache, bitte. Das hier ist Monsieur Moreaus Vollmacht. Innerhalb von 24 Stunden. Sie blieb gefasst. Ich verstehe übrigens nicht, was Frédéric dazu treibt, diese Summe einzufordern. Denn schließlich braucht er sie gar nicht. So zeigt er sich wenig erkenntlich. Wie soll ich sagen? Für Sympathie. Madame Arnoux blätterte in dem dicken Bündel. Sie unterbrach ihn, weil sie ein Wort erklärt haben wollte. Er beugte sich über ihre Schulter und kam so nahe heran, dass er ihre Wange streifte. Sie errötete. Diese Röte entflammte Delaurier. Gierig küsste er ihre Hand. Was tun Sie, Monsieur? So hören Sie doch. Sie handeln falsch. Ich würde nicht hingehen wie er. Er heiratet demnächst. Er heiratet? Mademoiselle Rock, die Tochter des Verwalters von Monsieur d'Ambreuse. Er ist sogar eigens deshalb nach Nogent gereist. Delaurier wartete nicht, bis er vor die Tür gesetzt wurde. Sie trat ans Fenster. Auf dem Trottoir der anderen Straßenseite vernagelte ein Packer in Hemdsärmeln eine Kiste. Fiaker rollten vorbei. Er heiratet demnächst? Ist das möglich? Was ist das? Liebe ich ihn? Ja, ich liebe ihn. Am selben Nachmittag, im selben Augenblick, spazierten Frédéric und Louise durch den Garten, den Monsieur Rock an der Inselspitze besaß. Sie gingen nebeneinander und Frédéric rief ihr den Tag ihrer Erstkommunion ins Gedächtnis. Wie entzückend sie gewesen sind, mit ihrem weißen Schleier und der langen Kerze, als die Mädchen alle um den Chor schritten und die Glocke läutete. Diese Erinnerungen hatten offenbar wenig Reiz für Mademoiselle Rock. Sie wusste nichts zu sagen. Und eine Minute später? Sie böser. Kein einziges Mal haben Sie von sich hören lassen. Er begann, über ferne Landstriche zu sprechen und über große Reisen. Nichts würde mir Angst machen. Weder Löwen noch Sturm. Zum ersten Mal im Leben fühlte Frédéric sich geliebt. Nebeneinander sitzend häuften sie Sand in ihre Hände, ließen ihn plaudernd durch die Finger rieseln. Und der laue Wind, der von den Ebenen herwehte, trug Schwaden voll Lavendelduft bis zu ihnen. Dazu den Geruch von Teer, der einem Boot hinter der Schleuse entströmte. Frédéric schwor, er habe ihr nicht wehtun wollen und er liebe sie sehr. Ist das wahr? Er konnte dieser Kühnheit des Gefühls, der Frische ihrer Jugend nicht widerstehen und meinte: Warum sollte ich dich belügen? Du zweifelst daran? Den linken Arm um ihre Taille schlingen. Ein Entzückensschrei. Ihr Kopf sank in den Nacken, er umfing sie. Und die Bedenken seiner Wohlanständigkeit waren unnötig. Angesichts dieser sich darbietenden Jungfrau packte ihn Angst. In diesem Augenblick erschien Monsieur Rocks Mütze hinter einem Fliederstrauch. Ich möchte meinen jungen Freund hier mit auf eine kleine zweitägige Reise ins Umland nehmen, durch meine Besitzungen. Und als Frederik zurückkam, lagen bei seiner Mutter drei Briefe. Der erste ein Billett von Monsieur D'Ambreuse für vergangenen Dienstag zum Diner. Der zweite von Rosanette. Der dritte Brief von Delaurier dreht sich um die Forderungsabtretung. Ist lang, unverständlich. Es ist unnötig, dass du zurückkommst. Die Anmaßung, ihm sein Verhalten vorzuschreiben, empörte ihn. Zudem fühlte er allmählich Sehnsucht nach dem Boulevard. Auch bedrängte ihn seine Mutter derart, umschlich ihn Monsieur Rock so geschickt und liebte ihn Mademoiselle Louise so unbändig, dass er nicht länger bleiben konnte, ohne sich zu erklären. Und als er abfuhr, sagte er allen und glaubte es selbst, er komme bald wieder. Die Rückkehr nach Paris bereitete ihm kein Vergnügen. Und eben wollte er sich zu Bett begeben, da trat eine Frau herein. Ich bin's, sagte lachend Mademoiselle Vadnais. Rosanette schickt mich. Sie ist jetzt mit einem sehr reichen Mann zusammen, einem Russen, Fürst Zernukow. Voilà, mein Lieber. Adieu, geliebter Mann. Es öffnete ein Domestik in roter Weste. Man hat letzte Nacht offenbar gefeiert. Zigarrenasche liegt noch auf den Konsolen. Endlich betrat er eine Art Boudoir. Setzen Sie sich. Hierher. Ein bisschen näher. Und die Marschallin bezeugte ihm eine peinliche Dankbarkeit. Sie muss annehmen, ich habe mich ausschließlich für Arnoux geschlagen. Der gewiss der Versuchung erlegen ist, davon zu reden. Vielleicht macht sie sich über mich lustig. Oh nein. Bleiben Sie. Sie entledigt sich ihrer Jacke. Ach. Nur noch ein Seidenhemd auf dem Leib. Neigt sie den Kopf zur Schulter. Schaut aufreizend wie eine Sklavin. Doch Frederik war allzu oft auf diese Blicke hereingefallen. Er nahm seinen Hut. Sie machte große Augen. Delaurier, überrascht, ihn in Paris zu sehen, verbarg seinen Missmut. Ich habe bei Madame Arnoux vorgesprochen, um zu erfahren, ob ihr Ehevertrag eine Gütergemeinschaft festlegt. Man könnte dann Rechtsmittel einlegen gegen die Frau. Du brauchst deine Kapitalien. Sie hat ein komisches Gesicht gemacht, als ich ihr von deiner Heirat erzählte. Eine gleichgültige Person wäre nicht beinahe in Ohnmacht gefallen. Wirklich? Aha, mein Bürschchen, du verrätst dich. Sei ehrlich, ne? Ungeheure Schwäche befiel Madame Arnoux' Anbeter. Nein, nein. Ich versichere dir mein Ehrenwort. Dieses lahme Leugnen überzeugte Delaurier endgültig. Er machte ihm Komplimente. Er fragte nach Details. Frederik nannte keine und widerstand sogar der Versuchung, welche zu erdichten. Was die Hypothek anlangt, unternimm nichts. Lass uns abwarten. Du begehst einen Fehler. Delaurier berichtete ihm daraufhin, Senecal sei entlassen. Offenbar haben die Voruntersuchungen nicht ausreichend Beweise geliefert für eine Anklage. Dussadier will deshalb einen Punsch ausgeben und bittet dich, mit von der Partie zu sein. Da Frederik den guten Commis nicht betrüben wollte, akzeptierte er seine Einladung. Sie empfingen Frederik mit großen Sympathiebekundungen, denn über Dussadier wussten alle von seiner Rede bei Monsieur D'Ambreuse. Senegal bot ihm einfach nur mit würdiger Miene die Hand. So kann es nicht weitergehen. Dussadier entkorkte eine Flasche Bier. Der Schaum spritzte auf die Vorhänge. Allmählich war es Zeit zum Aufbruch. Dussadier begleitete aus Anhänglichkeit Frederik und Delaurier. Sobald sie auf der Straße standen, erschien der Advokat zu überlegen, und nach kurzem Schweigen. Du bist ihm also sehr böse, unserem Pèlerin? Er hat das Bild mittlerweile aus dem Schaufenster entfernt. Man darf sich nicht verzanken wegen einer Lappalie. Er hat sich von einer Anwandlung schlechter Laune hinreißen lassen. Verzeihlich bei einem Mann, der keinen roten Heller besitzt. Du kannst sowas nicht verstehen. Kauf das Bild. Tatsächlich hatte Pèlerin die Hoffnung aufgegeben, ihn einschüchtern zu können. Und die zwei umgarend, damit er wenigstens ihnen zuliebe das Ding nehme. Ich bin sicher. Für etwa 500 Francs? Ach, gib sie ihm. Hier, da sind sie. Am selben Abend kam das Bild. Indessen war Frederik nicht wieder zu den D'Ambreuse gegangen. Ihm fehlte es an Kapital. Frederik blieb nichts anderes übrig. Er musste wieder zu Arnoux. Er stieg hinauf ins Magazin und sah niemand. Das Handelshaus stand vor der Pleite. und die Angestellten waren ebenso nachlässig wie ihr Chef. Madame Arnoux erschien. Was? Sie hier? Sie musterte ihn ironisch. Na, und diese Heirat? Welche Heirat? Ihre? Meine. Nie im Leben. Sie zuckte unglaublich die Achseln. Und wenn es doch passiert, man flüchtet sich ins Mittelmäßige. Aus Verzweiflung über das Schöne, von dem man träumt. Und ihren Kopf mit beiden Händen umfassend, begann er, sie auf die Augenlider zu küssen. Sie ließ diese Zärtlichkeit geschehen. Oh, wäre ich doch jünger gewesen, Frederik. Nein, ich ein wenig älter, Marie. Sie nannte ihn Frederik, er nannte sie Marie. Geben sollte sie sich. Er wollte sie nicht nehmen. Und sie ergriff seine Hand. Er drückte sie fest in der seinen. Oh, lassen Sie los. Sobald ich von meiner Liebe spreche... Ich zweifle nicht daran, mein armer Freund. Warum dieses Misstrauen? Als wäre ich ein Schuft. Nein. Hätte ich nur einen Beweis. Was für ein Beweis? Was hindert Sie daran, sich an meinem Arm zu zeigen? Vor aller Welt. Ohne Furcht Ihrerseits. Ohne Hintergedanken meinerseits und im ganzen Umkreis. Kein Störenfried. Gut, sagte sie mit so kühner Entschlossenheit, dass es Frederik zunächst die Sprache verschlug. Darf ich Sie nächsten Dienstag an der Ecke Rue Tronchet und Rue de la Ferme warten? Nächsten Dienstag? Dienstag, ja. Zwischen 2 und 3. Er berührte mit den Lippen ihren Nacken. Ich komme. Frederik hatte einen Plan. Dank Regen oder Sonne könnte ich Sie dazu bringen, unter einem Torbogen innezuhalten. Und einmal unterm Torbogen tritt sie dann auch ins Haus. Also machte er sich auf die Suche und etwa in der Mitte der Rue Tronchet las er von Weitem ein Schild. Möblierte Wohnungen. Ein Billett von Delaurier erwartete ihn zu Hause. Alter Junge, die Birne König Louis-Philippe ist reif. Deinem Versprechen gemäß zählen wir auf dich. Wir treffen uns morgen in aller Früh. Place du Panthéon. Und am nächsten Tag, bereits um 11, war Frederik unterwegs. Als er aus der Rue Tronchet bog, hörte er hinter der Madeleine lautes Geschrei. Er ging weiter. Und links am anderen Ende des Platzes sah er Leute in Arbeitskitteln und Bürger. Man grollte den Abgeordneten wie der Staatsgewalt. Die Menge wurde immer größer. Da erscholl durch die Lüfte plötzlich der Refrain der von der Regierung verbotenen Marseillaise. Es war die anrückende Studentenkolonne. Sie marschierten im Schritt, in Zweierreihe, in geordnetem Zug, mit zornigem Gesicht, mit bloßer Hand. Frederiks Freunde waren dabei, natürlich. Gleich hätten sie ihn entdeckt und mitgerissen. Rasch flüchtete er in die Rue de l'Arcade. Endlich schlug es 2. Bis 3 suchte er sich zu beschwichtigen. Die Kaufleute sahen Frederik stetig auf- und abschlendern. Darüber waren sie anfangs verwundert, dann erschrocken und sie verrammelten ihre Auslagen. Es wurde 5:30. 6. Die Gaslaternen entflammten. Madame Arnoux war nicht gekommen. Madame Arnoux erwachte. Das Hundegebell ging weiter. Sie lauschte. Es kam aus dem Zimmer ihres Sohnes Eugène. Aus seinem Kehlkopf dringt ein Pfeifen. Bei jedem Atemholen, das immer kürzer wird, trockener und nahezu metallisch. Sein Husten glich dem Geräusch jener barbarischen Mechanismen, dank derer Hündchen aus Pappe kläffen. Er hat die Wand zerkratzt. Sein Gesicht ist jetzt bläulich. Die Augäpfel quellen hervor. Er stirbt. Sie kehrte ihm den Rücken, um es nicht mit anzusehen. Und sie zählte die Minuten nur noch im Fortschreiten dieser Agonie. Zuletzt erbrach Eugène etwas Merkwürdiges, wie ein Röhrchen aus Pergament. Was war das? Hat er ein Stück seiner Eingeweide ausgespien? Doch, er atmet. Regelmäßig. Da trat Dr. Collot herein. Das Kind ist meiner Ansicht nach gerettet. Gerettet? Der Herr in seiner Barmherzigkeit hat mich nicht als Wahrheit strafen wollen. Wie muss ich später büßen, wenn ich festhalte an dieser Liebe? Frederik indes war nach Hause gegangen. Er saß in seinem Fauteuil. Diese Unverschämtheit geht zu weit. Ich schwöre, nie mehr auch nur das leiseste Begehren zu empfinden. Er empfand Erleichterung. Stoische Freude, dann ein Bedürfnis nach Gewalt. Und auf gut Glück lief er los, durch die Straße. Männer aus den Faubourg zogen vorbei, bewaffnet mit Gewehren, alten Säbeln, einige trugen Jakobinermützen. An der Porte Saint-Martin wurde gekämpft. Die Erregtheit der großen Stadt stimmte Frédéric vergnügt. Unweit der Spielhalle Frascati fiel sein Blick auf die Fenster der Marschallin. Ach, ein närrischer Gedanke. Er überquerte den Boulevard. Oh, Madame ist in einer schönen Verfassung. Sie glaubt, man wird überall plündern. Sie krepiert vor Angst. Noch dazu ist Monsieur verschwunden. Was für ein Monsieur? Der Fürst. Frédéric trat ins Boudoir. Oh, danke. Du kommst mich retten. Und du verlangst dafür nie einen Lohn. Bitte tausendmal um Vergebung, sagte Frédéric und fasste sie mit beiden Händen um die Taille. Wie? Was machst du? Ich gehe nach der Mode. Ich reformiere mich. Den Nachmittag verbrachten sie am Fenster, beobachteten das Volk auf der Straße. Dann führte er sie zum Diner. Das Essen war lang, köstlich. Sie schlenderten zu Fuß nach Hause, denn es gab keine Wagen. Als die Nachricht vom Kabinettswechsel kam, hatte Paris sich verändert. Überall herrscht Jubel. Spaziergänger waren unterwegs. Und Lampions in jedem Stockwerk erleuchten alles wie am helllichten Tag. Die Soldaten kehren langsam zurück in ihre Kasernen. Es lebe die Reform! Es lebe die Reform! Bei der Nationalgarde schwangen die Offiziere rot vor Begeisterung ihre Säbel und brüllten, es lebe die Reform! Und dieses Wort brachte die zwei Verliebten jedes Mal zum Lachen. So erreichten sie die Boulevard. Es lebe die Reform! Es erhob sich laute Stimmengewirr. Die Menge war viel zu dicht gedrängt, ein gerader Heimweg unmöglich. Als plötzlich hinter ihnen ein Geräusch losbrach, wie das Knistern eines riesigen Stücks Seide, das man in zwei reißt. Es waren die Schüsse auf die Aufständischen des Boulevard des Capucines. Ich kann keine 20 Schritte mehr tun. Da führte er sie in einem Raffinement des Hasses, weil er Madame Arnoux in seiner Seele noch tiefer verletzen wollte, zum Hotel, in das für die andere bereitete Logis. Gegen eins weckte sie ein fernes Grollen. Sie sah, dass Frédéric schluchzte, den Kopf ins Kissen gewöhnt. Was hast du denn, mein Allerliebster? Es ist das maßlose Glück. Ich habe mich zu lang nach dir gesehen. Es ist das maßlose Glück, sagte Frédéric. Ich habe mich zu lang nach dir gesehnt. Lehrjahre der Männlichkeit. Geschichte einer Jugend. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman L'éducation sentimentale. Histoire d'un jeune homme von Gustave Flaubert. Aus dem Französischen von Elisabeth Edel. Zweiter Teil: Rückkehr nach Paris. Sie hörten als Erzählerin Senta Berger. Frédéric Moreau, Patrick Güldenberg. Madame Moreau, Gudrun Landgräbe. Charles Delaurier, Franz Petzold. Rosanette, Laura Mehr. Jacques Arnoux, Jörg Hartmann. Madame Marie-Angèle Arnoux, Lou Strenger. Mademoiselle Vatnas, Großwantje Kohlhoff. Monsieur Rock, Christian Redl. Monsieur Dambreuse, Arndt Klavitter. Madame Dambreuse, Maren Eggert. Charles Dussardier, Marc Hosemann. Houssonnet, Max von Pufendorf. Régent Bar, Godehard Giese. Pellerin, Henning Peker. Vicomte de Sissi, Christoph Pütthoff. Sénécal, Jan Bluthart. Baptiste Martinon, Florian von Manteuffel. Baron, Robert Bester. Sowie in weiteren Rollen Campbell Caspery, Goscha Konietzna, Michaela Lehnhardt, Matthias Redelhammer, Christiane Rosbach, Gunnar Schmidt und Michael Witte. Ton und Technik: Daniel Sänger, Sonja Röder, John Krohl und Frédéric Lelle. Regieassistenz: Konstanze Renner. Musiker: Anton Burger, Violine, Georg Graf, Blasinstrumente, Peter Keitzer, Klavier, Gitarre, Keyboard, Otto Lechner, Akkordeon, Herbert Reisinger, Schlagzeug. Musik und Komposition Peter Keitzer. Hörspielbearbeitung Manfred Hess. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Südwestrundfunk 2020. Dramaturgie Andrea Oetzmann.